Als Aufsteigerin muss man immer verstehen lernen. Ich musste nachempfinden und adaptieren, wie Menschen denken und fühlen, wenn sie mehr Geld haben, als man zum unmittelbaren Überleben braucht. Menschen aus der Mittelschicht und Oberschicht müssen nie verstehen lernen, weil sie selbst ja der Maßstab sind. Wenn wir von kulturellem Kapital oder sozialem Kapital sprechen, meinen wir damit immer die Fähigkeit, durch deren Welten zu navigieren. Die Fähigkeit, mit einem Hartz-IV-Satz zu überleben oder in einer Schlange vor der örtlichen Tafel nicht aufzufallen, hat keinen allgemein anerkannten Wert. Sie ist kein Kapital. Die Fähigkeit, sich in einem Restaurant nicht zu blamieren und im Büro bei den Themen mitreden zu können, über die man gerade redet, dagegen schon. Seitdem ich mir solche Fähigkeiten aneigne, bemerke ich ein neues Verständnis für Dinge, die ich früher nicht ansatzweise verstehen konnte. Früher hätte ich zum Beispiel nie im Leben ein Taxi genommen. Ich wäre gelaufen oder hätte stundenlang auf einen Bus gewartet. Ein Taxi zu nehmen, obwohl es andere Möglichkeiten gegeben hätte, fand ich verschwenderisch und verrückt. Heute ist Taxifahren wie teure Äpfel kaufen. Ich mache es, ich verstehe es, aber ich höre immer noch die Stimme in meinem Kopf, die sagt, dass das alles viel zu teuer ist. Die Stimme, die Angst hat, diese 15 Euro könnten meine letzten sein.